Läuft. Dieser Tag soll ganz normal verlaufen. Will erst mal in Costas Bratfettverleih zum Frühstück eine Tüte Gyros kaufen. Ist Lothar der Promoter, da sagt Hi. Vollgekokst, übernächtigt und zerschunden kommt er zu mir rüber, bis er vor mir steht. Den Gürtel um seinen Trenchcoat gebunden, vorn lässig geknotet und hinten verdreht. Er holt tief Luft, stößt seinen nicht ganz frischen Atem durch das Loch in seiner Nasenscheidewand, senkt seine Stimme und ich höre ihn zischen. Hannes, Baby, ich hab für dich was an der Hand. Ich will dich in die nächste ZDF-Schau bringen mit Michael Jackson, Gorbatschow und Sting als Chor im Background, und du darfst auch singen, was du willst, oh Mann. Das Ding. Ich fühle mich geschmeichelt und spendiere ihm einen Kaffee, lasse ihn dann stehen. Ich muss jetzt unbedingt normale Tiere bei Hagenbeck zum Beispiel um mich sehen. Da lebt in seiner Höhle ganz am Rande ein alter Freund von mir, der Kodiakbär. Er ist genau wie ich ein Junge vom Lande, in die Stadt verschlagen, lang ist es her.